1. Jesus erklärt dies, M. zu verhindern, dass die Jünger straucheln, denn sie werden aus den Synagogen ausgeschlossen werden. 2. Es wird sogar die Zeit kommen, in der Jeder, der sie totet, glaubt, damit Gott einen Dienst zu erweisen. 3. Dies werden sie tun, weil sie weder den Vater noch mehr erkannt haben. Für die ICH habe ich dies jedoch gesagt, damit ich daran erinnert, wenn die Stund kommt, dass ich es euch vorausgesagt habe, ich habe es euch nicht von Anfang an mitgeteilt, da ich noch bei euch war. 5. Doch nun kehre ich zu dem zurück, der mich gesandt hat, und keiner von euch fragt mich, wohin ich gehe. 6. Stattdessen ist ihr Haus von Trauer erfüllt, weil ich euch dies nicht gesagt habe. 7. Denn ich versichere ich euch die Wahrheit, es ist zu eurem Vorteil, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht gehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber gehe, wird ich in zu euch senden. 8. Und wenn kommt, wird die Welt von Sunday, gerechtigkeit und gerecht übersügen. 9. Von Sunday, weil sie nicht an mich glauben. 10. Von gerechtigkeit, weil ich zum Vater gehe und mich nicht mehr sehen werdet. 11. Und von gerecht, weil der Herrscher dieser Welt bereits verurteilt ist. 12. Ich hat euch noch weil es zu sagen, doch konnte es jetzt nicht ertragen. 13. Wenn jedoch der Geist der Wahrheit kommt, werde euch in die gesamte Wahrheit führen, denn wird nicht aus sich selbst heraus sprechen, sondern das Reden, was hort, und euch zukünftig dinge verkünden. 14. Wird mich verherrlichen, denn wird von dem meinigen nehmen und es euch verkünden. 15. Als, was der Vater besitzt, gehort mir, die Schalb sagt ich, das von dem meinigen nehmen und es euch verkünden wird. 16. No ein Kurs sieht, dann werdet mich nicht mehr sehen, und wiederum ein Kurs sieht, dann werdet mich wiedersehen. 17. Einige seiner Jünger fragten sich daraufhin gegenseitig, was bedeutet das, wenn sagt, ein Kurs sieht, dann seht mich nicht mehr, und wiederum ein Kurs sieht, dann werdet mich sehen, und ich gehör zum Vater. 18. Sie fragten sich weiter, was meinte mit dieser Kursen sieht. Wer verstehen nicht, was es sagt. 19. Jesus erkannte, dass sie in Fragen wollten, und sagt zu ihnen, fragt euch untereinander, weil ich gesagt habe, ein Kurs sieht, dann seht mich nicht, und wiederum ein Kurs sieht, dann werdet mich sehen. 20. Wahrlich, ich sage euch, werdet weinen und klagen, waren die Welt sich freuen wird, werdet betrübt sein, doch ihr Betrübnis wird sich in Freude verwandeln. 21. Eine Frau empfindet Schmerz, wenn sie gebart, weil Stund gekommen ist, doch sobald sie das Kind geboren hat, erinnert sie sich wegen der Freude über die Geburt eins Menschen nicht mehr und die Qual 22. Ebenso hat jetzt Kummer, doch ich werd euch wiedersehen, und ihr Haus wird sich freuen, und niemand werd euch dies Freude nehmen können. 23. An jenem Tag werdet mich nichts mehr fragen. Wahrlich, ich sage euch, wenn den Vater im etwas in meinem Namen bitten werdet, werd es euch geben. 24. Bisher hat nichts in meinem Namen gebeten. Bittet, und werdet empfangen, damit ihr Freude vollkommen werd. 25. Dies dinge habe ich euch in Gleichnissen gesagt. Es kommt jedoch die Stund, in do ich nicht mehr in Gleichnissen zu euch sprechen, sondern euch offen vom Vater berichten werd. 26. An jenem Tag werdet in meinem Namen bitten, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten werd. 27. Denn der Vater selbst lehrt euch, weil mich geliebt und geglaubt hat, dass ich von Gott gekommen bin. 28. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen, nun will es ich die Welt wieder und kehre zum Vater zurück. 29. Sein Jünger sagten, sie, jetzt sprichst du offen und verwendest kein Gleichnis mehr. 30. Jetzt wissen wir, dass du als Weistendes nicht notigest, dass dich jemand fragt. Die Schalb glauben wir, dass du von Gott gekommen bist. 31. Jesus antwortet ihnen, glaubt ihr? Jetzt? 32. Sie, die Stund kommt, sie ist schon da, in der Erzestreut wordet, jederin seinen eigenen Ort, und mich allein last, doch ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. 33. Dies habe ich u gesagt, damit in mir Frieden hat. In der Welt wordet bedrängnis erfahren, doch seid getrost, ich habe die Welt u bewunden.